Übung 1b. Hören Sie die Wörter noch einmal und sprechen Sie in den Pausen nach. Beachten Sie die Aussprache. Computer. Nummer. Ananas. Omsk. Bank. Kino. Perm. Telefon. Adresse. Fax.